Literatur, Film und Musiktipps, Reiseberichte, Neuigkeiten aus dem Web, Termine und Märchen, die gar keine sind, gibt es jetzt im Kulturpodcast des Anarchistischen Radios Berlin. Es hat zwar etwas länger gedauert als gedacht, aber jetzt können wir euch unseren zweiten Kulturpodcast präsentieren. Euch erwarten ein längerer Beitrag zur letzten Gay Pride in Buenos Aires sowie zum Kampf um Geschlechtervielfalt und gegen Diskriminierung in Argentinien, der zwar schon etwas älter ist, den wir euch aber auf keinen Fall vorenthalten wollen. Dann eine spannende Rezension zur Kibbutzim-Bewegung in Israel und last but not least eine neue Folge der ungläubigen Märchenstunde mit einer bärigen Fabelgeschichte. Musikalisch untermalt wird das Ganze von einem Kletzmerstück von Dan Wilunski unter Creative Commons Lizenz, das wir unter archive.org gefunden haben, sowie von zwei musikalischen Performances, die wir auf der Gay Pride in Buenos Aires aufgenommen haben. Viel Spaß! Im folgenden Beitrag liefern wir euch einige Eindrücke nach von der letzten Marcha del Orgullo LGBTIQ, also der Gay Pride in Buenos Aires, die seit 1992 jedes Jahr am ersten Samstag im November in der argentinischen Hauptstadt stattfindet. Insgesamt mehr als 100.000 Menschen demonstrierten letztes Mal dort für Geschlechtervielfalt und gegen Diskriminierung. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo, dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que la tengo y que la pongo, que dejo a la tripa meneando mondongo, moviéndolo así, mami, con frenesí, mami, la Miss Bolí sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así, mami. Baila pa' mí, mami. La Miss Bolí sabe bien lo que está pasando aquí. Dando mambo métrico, vengo y te empomo. Y que mata si soy torta o la como. La negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera bien warrior. Sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Rückblick. Im Mai 2012 wurde in Argentinien die Einführung des Gesetzes über die Geschlechtsidentität beschlossen. Dieses Gesetz ermöglicht es Personen, selbstbestimmt den Geschlechtseintrag sowie den Eintrag des Vornamens und des Fotos im Pass ändern zu lassen, ohne sich dafür einer chirurgischen, hormonellen oder psychologischen Behandlung unterziehen zu müssen. Gleichzeitig soll jede Person kostenlosen Zugang zu solchen geschlechtsangleichenden Maßnahmen bekommen, die dies wünscht. Eine Regelung, die bis dato weltweit einzigartig ist. Dadurch wurden die Rechte von Transpersonen massiv gestärkt. Nicht vergessen werden sollte, dass der Verabschiedung dieser Novelle ein jahrelanger harter Kampf von LGBTIQ-Aktivistinnen vorausgegangen war. Celebramos aquel 28 de junio de 1969. Wir feiern jenen 28. Juni 1969 in Stonewall, wo zum ersten Mal eine große Menschenmenge sich den Razzien der Polizei an unseren Versammlungsorten widersetzte. Und wir feiern hier auch jenen 1. November 1967, in dem hier in unserem Land die erste LGBTIQ-Organisation in ganz Lateinamerika entstand. Heute feiern wir, dass dieser Kampf zu dem hier geworden ist. Tausende Menschen, die stolz auf unsere Erfolge sind und organisiert sind, um das zu erreichen, was noch fehlt. Heute. Dennoch gibt es weiterhin viel, was noch erreicht werden muss. So haben Transpersonen weiterhin unter Diskriminierung im Alltag, beispielsweise im Bildungswesen und bei der Jobsuche, zu leiden. Vor allem außerhalb von Buenos Aires ist das Leben für sie oft noch härter. Im Durchschnitt wären sie lediglich 35 Jahre alt. 64% von ihnen haben nie die Grundschule abgeschlossen und 84% haben keinen Schulabschluss einer weiterführenden Schule. Die Aktivistinnen beklagten in Reden die Repression von Seiten des Staates und die willkürliche Durchsuchung und Schließung von Bars und anderen Versammlungsorten der LGBTIQ-Community. Als Vorwand wurde in den meisten Fällen Menschenhandel vorgeschoben. Auf der Kundgebung gab es nach den Reden einen ganzen Block, wo konkrete Personen und Institutionen benannt wurden, die direkt für Diskriminierung und Repression gegen die LGBTIQ-Community verantwortlich sind. nachdem eine Reihe von Personen des öffentlichen Lebens wegen ihrer homo- und transphoben Position in Politik und Medien auf der Kundgebung ausgebuht wurden. Unter anderem auch der jetzige, aus Argentinien stammende Papst, kam die Reihe schließlich auch an die Polizei. Auch wenn zahlreiche Gesetze weg sind, die es ermöglichten, Homosexuelle und Transpersonen strafrechtlich zu verfolgen, verfolgt uns die Polizei weiterhin. In manchen Fällen wenden sie dabei auch Folter und andere grausame Behandlungen gegen Gays und Lesben an, aber insbesondere gegen Transpersonen. Lasst uns alle die Polizei im ganzen Land ausbuhen. Widersprüchlich bleibt, dass sich die argentinische Regierung mit dem Gesetz zur Geschlechtsidentität durchaus progressiv in Bezug auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung zeigte, Abtreibungen jedoch weiterhin kriminalisiert werden. Und so war eine der Forderungen auf der Demonstration die nach legalen und sicheren Möglichkeiten zur Abtreibung. Nach der folgenden Performance, die wir auf der Demo aufnehmen konnten, geht es mit dem zweiten Teil des Beitrags zur Gay Pride in Buenos Aires weiter. Igual te caga patadas, no importa nada y siembra semillas de metal por ahí vos sabes lo que late. La policía bate chocolate, ¿cuánto cobraste el rescate? Pasaron la tarde tomando mate con facturas sin futuro, con fracturas y tomando cianuro, rati que vive sin apuro y el hambre detona los muros. Fuck, tírame el track, que acá es el Paco y afuera es el crack. Pero sabes, no me fumo tu cuento. Y si no canto, reviento. Me duele su lagrimita. Wir setzen nun unseren Beitrag zur Gay Pride in Buenos Aires fort, wo ein Redner Folgendes sagte. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo Heterosexualität von niemandem weder vorausgesetzt noch erwartet wird, wo es jedem Menschen möglich sein soll, seine oder ihre sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität frei auszudrücken, mit Respekt, mit Liebe. Aber noch fehlt viel. Noch fehlt viel. Noch müssen viele Wunden geheilt und Schmerz gelindert werden. Noch immer gibt es viele, die unter der Diskriminierung und der Gewalt jener leiden, die immer noch nicht verstehen, dass Vielfalt uns bereichert und dass die Gleichheit uns noch freier macht. Am Rande der Kundgebung hatten wir auch die Gelegenheit, mit einer Vertreterin der Gruppe Diversidad de Género Jujuy, auf Deutsch Gruppe Geschlechtervielfalt aus der Provinz Jujuy, über ihre Arbeit zu sprechen. Wir beteiligen uns, um die ganze Community zu sensibilisieren und ein Bewusstsein zu schaffen. Wir möchten aber nicht nur der LGBT-Community Unterstützung bieten, sondern auch den Eltern, den Familien von jungen Leuten, die eine andere sexuelle Orientierung haben, unabhängig davon, welche das ist oder welche Geschlechtsidentität sie haben. Wir haben auch ein Projekt entwickelt, das jetzt bereits läuft. Das war die Schaffung eines Radios. Das Radio gibt es seit einem Monat. Wir senden jeden Werktag und auch am Wochenende und behandeln dabei diese ganzen Themen und immer aus einem anderen Blickwinkel. Auf die Frage, ob sie noch eine Message hätte, antwortete sie: Ja, ich möchte all jenen Communities, all jenen Menschen, die immer noch diskriminiert werden, sagen, dass sie kämpfen sollen, dass sie bei anderen ein Bewusstsein schaffen sollen. Weil es sein kann, dass es nicht unsere eigene Schuld ist, dass wir nicht wissen, wie wir die anderen Menschen behandeln sollen, sondern die Schuld dieser Gesellschaft, die uns im Rahmen bestimmter soziokultureller Normen und Werte erzogen hat, die aus vergangenen Epochen stammen. Es ist jetzt also der Moment gekommen, all diese Ideen und Vorstellungen über Bord zu werfen und den Kampf aufzunehmen dafür, dass wir alle Gleiche untergleichen sind. Am Ende liefen dann mehr als 100.000 Menschen von der Plaza de Mayo zum Kongressgebäude, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Jetzt mehr denn je. Wir haben genug vom Rassismus und der Xenophobie. Nein zum Sexismus. Weil wir glauben, dass alle Diskriminierungsformen dieselbe Wurzel haben und dieselben Folgen. Die Marginalisierung, den Schmerz, das Leiden und den Tod vieler Menschen hierzulande und auf der ganzen Welt. Das war das A-Radio Berlin mit einem Beitrag aus Buenos Aires. In diesem März fand die jährliche anarchistische Buchmesse in Gent in Belgien statt. Zwischen der Sinnflut an emanzipatorischer Literatur ist mir vor allem ein Buch ins Auge gesprungen, weil allein der Titel schon einen gewissen Antagonismus an sich trug. A Living Revolution – Anarchism in the Kibbutz Movement, also die gelebte Revolution, Anarchie in der Kibbutzbewegung. Das Buch erschien 2009 in der AK-Presse von James Horrocks. Die Einleitung wurde von Uri Gordon verfasst. Ein israelischer Anarchist, der viele Jahre in Graswurzelnetzwerken in Europa aktiv war und heute an der Universität in Tel Aviv unterrichtet. Das Buch hangelt sich an den historischen Entwicklungsgeschichte von Palästina und Israel entlang und beleuchtet auf eine erfrischende Weise, wie sich die Kibbutze in Palästina entwickelten, ohne dabei die typischen und doch sehr deutschen Streitigkeiten über den Israel-Palästina-Konflikt aufzumachen. Es lässt sich sagen, dass hier eine Geschichte gezeichnet wird, welche selbst in der israelischen Gesellschaft mehr als marginalisiert wird. Nämlich, dass die frühen Kibbuze, also die, welche Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, weniger das Ziel hatten, im Sinne von zionistischer Ideologie zu handeln und das sogenannte Heilige Land zurückzubesiedeln, sondern vielmehr die Menschen aus dem Kaukasus sich hier mit ihren Landkommunenprojekten niederließen, um den Versuch zu starten, eine neue Gesellschaft zu kreieren. Im Zuge der Geschichte wird weiter in dem Buch beschrieben, wie sich progressive Kräfte immer wieder versuchten, in den Kibbuzims mal mehr und mal weniger erfolgreich durchzusetzen, entgegen einer doch sehr autoritären, kommunistisch geprägten Strömung. Dabei wird in dem Buch auch die Schwierigkeiten aufgezeigt, welche die Kibbuze in den jeweiligen Alias sich gegenüber sahen. Das heißt, wie mit der teilweise sehr rasch steigenden Mitgliederzahl in den Kibbuzen umgegangen wurde und welche Probleme sich daraus ergaben, aber auch welche Möglichkeiten dies schuf. James Horrocks behauptet, trotz viel Kritik an der Kibbutz-Bewegung soll es einer der wenigen Projekte gewesen sein, welche es schafften, auf eine Dauer von einigen Jahrzehnten eine neue, emanzipierte Gesellschaft zu kreieren und auch zu leben. So war es möglich für die Kibbutz-Mitglieder, dort zu leben und zu arbeiten und alle lebenswichtigen Bedingungen hier zu finden, bis hin zu ärztlicher Versorgung und generationsübergreifender Versorgung. Dabei wird aber auch nicht verschwiegen, dass gerade diese Strukturen der Organisation auch oft attraktiv auf Menschen außerhalb des Kibbutz wirkten, was nicht per se schlecht ist, aber doch Konflikte in die Kibbutze gebracht hat, die unter anderem später auch dazu führten, dass in den heutigen Kibbutzen oft nicht mehr viel von der einstigen Idee übrig geblieben ist. Heute dienen die Kibbutze oft nur noch als reine Produktionsstätten und sind wichtige Faktoren in der israelischen Wirtschaft. Hier ist auch ein Diskussionspunkt in dem Buch zu finden, nämlich inwieweit diese Kibbutze noch in der Zeit vor der Staatsgründung von Israel die wirtschaftliche Basis zum Aufbau von ersten Staatsstrukturen lieferte. Denn nicht zuletzt kam auch Ben-Gurion aus einem dieser ersten Kibbutze in Palästina. Allerdings muss hier auch die, wie schon erwähnt, steigende Bevölkerungszahl gesehen werden und die steigende ideologisch geprägte Sicht auf die Kibbutze. Später wurden die Kibbutze nicht mehr aus dem Antrieb gegründet, eine neue Gesellschaft zu kreieren, aber um die zionistische Idee nach Palästina zu tragen. Es wird immer wieder in dem Buch darauf hingewiesen, dass es durchaus auch eine extreme Spaltung in den Kibbutzims gab, vor allem über die Art und Weise der Organisationsform und den Umgang mit Hierarchien. Dabei wurde von Anfang an die Philosophie von Gustav Landauer als ein wichtiges Fundament betrachtet und versucht, die neue Gesellschaft daran aufzurichten. Bis heute noch werden die Bestrebungen und eigentlichen Wurzeln der Kibbutze in der ideologisch geprägten Mainstream-Gesellschaft aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht, um auf der anderen Seite die Vision der Kibbutze als erste zionistische Pionierstätten darzustellen. Kritisch zu betrachten ist, dass in dem Buch, wie bereits angedeutet, eher weniger auf den Fakt der Staatsgründung Israels eingegangen wird und was dies für die Kibbutze bedeutete, wie sie sich zu diesem neuen Staat verhielten und inwiefern Kibbutze selber Teil dieses neuen Staates wurden. So liefert das Buch aber auf jeden Fall einmal einen ganz anderen Blick auf das Gebiet und Gesellschaft in Israel und Palästina und ist mehr als lesenswert und zu empfehlen. Märchen beginnen alle. Es war einmal. Wir fühlen uns jetzt ein wenig schuldig, müssen wir gestehen, nachdem wir im letzten Kulturpodcast verraten haben, dass Ex-Papst Ratzinger im Castel Gandolfo bei Rom untergebracht ist, haben Paparazzi prompt versucht, ihn in der Badehose zu fotografieren. Wir entschuldigen uns natürlich dafür. Apropos Überwachung der Privatsphäre. Uns würde aber schon interessieren, ob die NSA das Diensthandy des Papstes abhört. Schließlich ist das ja die einzige zuverlässige Leitung nach ganz oben. Aber zurück zu einem weltlicheren Thema. Annette Schavan ist in früheren Sendungen in keinem besonders guten Licht dargestellt worden. Möglicherweise müssen wir nun das Bild korrigieren, das wir von ihr haben. Zur Frage sind Märchen von gestern veröffentlichte die Sonntaz im Oktober einen Kommentar der ehemaligen CDU-Kultusministerin und ehemaligen Doktorin Annette Schavan. Mal schauen, was sie gesagt hat. Die Märchen unserer Kindheit gehören zum kulturellen Gedächtnis. Sie haben Spuren hinterlassen. In Büchern. Die Bibel. Der Koran. Das Popol Vuh. In Redensarten. Grüß Gott. Gott sei Dank. Mein Gott. Wenn Gott so will. Gott bewahr. Essen wie Gott in Frankreich. Von Gott verlassen. Gott und die Welt kennen. In der Musik. Also beten wir. Und auf der Bühne. O Zeus, Gott der Götter, erscheine mit deinen Blitzstrahlen und rette mich. O Zeus, wo zum Teufel steckt denn Zeus? Kinder werden hellhörig bei Passagen, die ihnen fremd erscheinen. Im zweiten Buch der Könige heißt es in der Luther-Übersetzung der Bibel, und er ging hinauf gen Bethel, und als er auf dem Wege hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und spotteten sein und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und da er sie sah, fluchte er ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen der Kinder 42. An dieser Stelle beginnt dann das Gespräch. Was soll es bitte? Was soll das Scheiß? Na, das haben sich wahrscheinlich schon so einige Menschen gedacht. Zum Beispiel in einem Kindergottesdienst heißt es zu dieser Bibelstelle: Elisa schaute sich um und sah sie an. Er hätte zurückschreien können, aber das hätte nichts gebracht. Die Jungs waren außerdem viel mehr als Elisa. Auf der einen Seite stand Elisa und auf der anderen Seite die ganze Horde von Jungs. Sie schrien so laut, dass man sich fast die Ohren zuhalten musste. Elisa blieb ruhig. Gott hatte sein Leben verändert und so hatte Gott ihm auch Mut gegeben und Vertrauen. Der arme Elisa und diese bösen Jungs. Ja, also der ist ja wirklich in einer ganz beschissenen Situation. Und die sind ja so gemein. Und ich meine, man kann es ja fast lesen. Naja, lesen kann man es eigentlich nicht, aber die schrien ja voll laut und man musste sich die Ohren zuhalten, wie wir ja wissen. Zum Glück wird hier niemand emotionell beeinflusst. Aber wie geht es denn weiter? Elisa vertraute auf Gott. Er wusste, dass Gott auf ihn aufpasst. Deshalb sagte er nur: Gott wird euch strafen. Vielleicht haben die Jungs darüber sogar gelacht. Sie glaubten nicht an Gott und wollten nichts mit Gott zu tun haben. Aber natürlich, weil Christinnen sich ja auch auf keinen Fall über glatzköpfige Menschen lustig machen. Aber erstmal Spaß beiseite. Ich meine, die ist schon ein bisschen so, dass diese Stelle, jedenfalls in dieser Kinderbibel-Auslegungsversion, überdramatisiert wird. Und ich meine, na klar, dieser Elisa war in einer dummen Situation mit vielen Jungs und ja, kann man sich auch mal panisch fühlen, wenn sich die lustig machen über deine Glatze. Aber naja, also trotzdem sind die Hinzufügungen irgendwie, vielleicht haben die Jungs sogar darüber gelacht, sprechen trotzdem Bände. Trotzdem, die beschreiben das noch weiter in dieser Kinderbibel. Aber Gott hatte alles gehört, was sie getan hatten. Und er war sehr traurig darüber. Gott wollte den Menschen in Bethel helfen, aber die Jungs verspotteten Elisa nur und damit auch Gott. Deshalb ließ Gott zu, dass etwas Schlimmes passierte. Kurz darauf kamen zwei Bären aus dem Wald. Sie griffen die Bande an. 42 der Jungen starben. Deshalb ließ Gott zu, dass etwas Schlimmes passierte? Naja, im Original ließ sich das schon irgendwie ein bisschen anders. So, Elisa verfluchte die Kinder und dann kam der Bär. Zufall? Jedenfalls klingt das in unseren Ohren sehr verharmlosend. Zum Schluss interpretiert die Kinderbibel das dann so: Elisa war traurig, dass sie die Botschaft von Gott nicht hören wollten. Gott wollte auch ihr Leben verändern, aber sie hatten ihn nur ausgelacht. Auch Gott war darüber traurig, denn er wollte den Menschen eigentlich helfen. Gott straft uns nicht sofort, wenn wir etwas Falsches machen, so wie bei den Jungs. Gott ist sehr traurig darüber, wenn wir ihn verspotten, aber er möchte dir vergeben. Er möchte dein Leben verändern und neu machen. Deshalb wartet er geduldig darauf, dass du zu ihm kommst. So, Gott wartet also geduldig und schickt in der Zwischenzeit schon mal zwei Bären vorbei. Ja, das ist auf jeden Fall eine drastische Veränderung des Lebens und in gewisser Weise vielleicht wird es auch neu gemacht dadurch, aber es ist schon ein bisschen erstaunlich, dass die Kinderbibel zu so einer Schlussfolgerung gelangt, aufgrund dieser Stelle, dass irgendwie Gott geduldig ist. Nun ja, aber was haben wir noch? Die Seite bibelkommentare.de geht in die exakt umgekehrte Richtung. Wir sollten uns immer bewusst sein, dass alles, was Gott tut, gerecht ist. Ja, sein Tun ist eigentlich sogar von Gnade geprägt. Wenn er nun, wie in dieser Stelle beschrieben, doch Gericht übt, so ist er darin nicht nur gerecht, sondern es ist auch sein volles Recht, dies zu tun. So, wir haben also hier einen Gott, der sehr gerecht ist und im Grunde genommen sogar eigentlich nur gnädig ist, aber der natürlich das volle Recht hat, entgegen seiner eigenen Natur zu handeln und doch Gericht zu sprechen. Und wenn es sozusagen mit dem Tod der Gerichteten endet, dann ist das einfach sein volles Recht. Da haben wir auch nichts dazu zu sagen. Weiter heißt es dann noch, wenn es für uns menschlich gesehen vielleicht nicht so schwerwiegend scheint, dass die Kinder Elisa verspotteten, dann erkennen wir doch, dass Gott dies anders sieht. Gerade für Ungläubige sollte diese Stelle in 2. Könige also ein klares Wort für die Schwere des Gerichtes sein, das ihnen bevorsteht, wenn sie nicht zu Gott umkehren. Ich schätze, damit sind wir gemeint. Eine klare Drohung. Was kann man dazu noch sagen? Aber das ist nicht die einzige Methode, wie mit dieser Stelle umgegangen wird. Auf der Seite erweckungsprediger.de gibt es eine andere Erklärung. Die Zeitungen sind voll von Berichten über Unglücksfälle. Da heißt es, 3 Menschen bei Verkehrsunfall getötet oder 2 Menschen beim Baden ertrunken oder 10 Mann bei einer Explosion verunglückt. 300 Menschen bei Tornado umgekommen, 7 Mann im Bergwerk verschüttet. Es gibt heute viele Möglichkeiten, sein Leben zu verlieren. Aber wie seltsam ist doch die Bibel. Sie berichtet von einem Unglück, von dem wir in den Zeitungen nie lesen. 42 junge Männer an Gott verunglückt. Wir hören im Text von einem Gottesunfall. Ja, sorry Kinder, das war wirklich gottverdammtes Pech. Also ich meine, das ist Gott einfach nur so rausgerutscht. Ist da quasi sprachlich oder verunfallt irgendwie. Die Bären sind ihm entsprungen und haben die Kinder einfach getötet. Da kann wirklich niemand was dafür. Oder gibt es noch eine andere Weise, das zu sehen? Was sagt der Text weiter? Die Gemeinde Jesu ist sehr wehrlos und verspottet in dieser Welt. Aber die Welt möge sich nicht täuschen darüber, wie sehr der Herr dieser Gemeinde zu fürchten ist. Uiuiui. Kritisch dagegen sieht die bisherigen Rettungsversuche jemand von der Chemnitzer Friedenskirche. Einer der Kommentatoren in der theologischen Fachliteratur meinte zu erkennen, dass es gar nicht der gekränkte Elisha sei, der hier über die Stränge schlägt, vielmehr würde Gott selbst verhöhnt, indem sein Mann vor Ort verspottet wird. Und dies wäre die eigentliche Ursache für die blutigen Folgen. Allen Ernstes, liebe Gemeinde, so etwas können die weisen und klugen Männer von heute wirklich denken. Gott haut den Menschen, die ihn verspotten, egal wie alt sie sind, egal wie mündig und wie vernünftig sie sind, so heftig auf die Finger, dass das Blut spritzt. Ich finde, diese Auslegung ist gleich die zweite Ungeheuerlichkeit. Sie stellt zur Grausamkeit der drei Bibelverse die Grausamkeit eines theologischen Pädagogen, der nun die Gläubigen mit der Androhung von Strafen zu einer respektvollen Haltung vor Gott erziehen will. Klingt ja schon mal ganz gut, aber wie löst diese Person nun die Geschichte auf? So reagiert Gott auf menschliche Schwäche. Mit Schwäche. Woher bekomme ich innere Stärke? Ich bekomme sie, indem ich mein ganzes Vertrauen auf die eine Größe setze. Den Gott Elishas und Vater Jesu Christi, der so viel Größe hatte, sich schwach zu zeigen. Diese innere Stärke schließt die Wahrscheinlichkeit einer Aggression, eines Gewaltausbruchs nicht aus, aber sie verringert sie. Und das ist doch auch schon was. Die anstößigen Verse von Elia und den spottenden Knaben führen uns zu den wichtigen Fragen unseres Lebens. Wie alle anderen Verse der Bibel auch. Ach so, wären also andere Verse, die einen liebenswürdigen Gott zeigen, Handlungsmaximen darstellen? Ist das hier eine Stelle, die zum Nachdenken anregen soll? Wie schön ist doch so eine Welt, wenn wir sie uns einfach zurechtlegen. Wir hoffen, der Kulturpodcast hat euch gefallen. Solltet ihr eigene Themen haben, selbst Musik machen oder einfach nur was loswerden wollen, meldet euch bei uns über die Mail aradio-berlin@riseup.net oder auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Bis zum nächsten Mal. Cara no te cara, es la fava, come lui de Pinocho. De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Cara no te cara, en la testa, i està per a la festa.